Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Und frohes neues Jahr übrigens. Oder bonne année, ja, wie man hier zu sagen pflegt. Stimmt, frohes neues Jahr, liebe Julia. Es ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, oder? Ja, irgendwie, ich glaube, die Folge hieß Erster Advent. Das heißt, es war Anfang Dezember. Und jetzt ist schon, wie soll ich sagen, Mitte Januar ungefähr. Ja, wir sind irgendwie zum Jahreswechsel nicht dazu gekommen, uns zu treffen, weil ich leider erkältungsbedingt ein wenig nicht so podcast-tauglich war. Nein, da warst du aber, glaube ich, nicht die Einzige. Also wenn ich so ja, mich umhöre im Bekanntenkreis oder auch bei den Kollegen, die lagen alle flach. Ja, also ganz so schlimm war es zum Glück bei mir nicht, aber ja, es war zumindest so, dass ich nicht gut reden konnte. Das war dann irgendwie nicht so förderlich für einen Podcast, dachte ich. Was schade ist, dadurch haben wir uns nicht getroffen, aber nun ja. Das stimmt, aber wir hätten ja auch einen Podcast-Monolog machen können oder du gestikulierst und wir hätten eine Videofolge gemacht. Ja, irgend sowas, so wie bei den Interviews, wo nur eine von beiden aufgenommen hat. Stimmt, ja. Ich muss hier, stelle ich gerade fest, nochmal auf den Nachtmodus schalten, weil mein Telefon gerade wie wild vibriert. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich hatte gerade auch irgendwie die Meldung, dass irgendeine App angehalten wurde, aber egal, wir wollen ja unsere Zuhörer hier nicht mit unseren technischen Telefonunzulänglichkeiten unterhalten, nein. Genau, wir skypen per Telefon, also per Handy und nehmen auf anderen Geräten auf und insofern, ja, manchmal haben Telefone halt ein Eigenleben. Wobei ich es ja auch immer ganz nett finde zu wissen, dass wir, also wenn ich das bei anderen Podcasts höre, dass wir nicht die einzigen sind, die Probleme mit der Technik haben. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Genau. Sollen wir einfach anfangen? Wie jetzt? Ja, so mit Themen. Ja, so kein Wetter und nix. Ja, können wir schon. Also schönstes Wetter da draußen, es sind um die 0 Grad und toller Sonnenschein. Und ich werde auch, wenn wir fertig gepodcastet haben und ich dann wahrscheinlich erst was essen, aber dann auf jeden Fall noch rausgehen und dieses schöne Wetter irgendwie ein bisschen mitnehmen. Das werde ich auch noch versuchen, weil es relativ mild ist, aber dafür scheint die Sonne nicht. Also ich glaube, wir haben hier knapp 10 Grad. Es soll auch irgendwann mal wieder nieseln, aber die Wettervorhersage in Toulouse ist immer so eine Sache. Also die Wetterstation ist zwar direkt neben der Stadt, aber man kann sich eigentlich sicher sein, dass das Wetter nie so ist wie vorhergesagt. Ja, das ist hier aber ja so ähnlich. Aber ich glaube, hier ist es mit dem vielen Wind einfach relativ normal, dass das nicht so funktioniert. Aber meistens ist es besser als vorhergesagt, insofern stört es mich dann nicht so. Ja, hier leider nicht. Schlecht. Das war wenigstens dann besser in Hamburg, obwohl es, glaube ich, tendenziell schon besseres Wetter in Toulouse als in Hamburg ist. Ja, also ich war ja fast 3 Wochen in Hamburg und die meiste Zeit war es grau, regnerisch und es wird einfach so schnell dunkel abends. Ja, das stimmt. Das ist also im Dezember, du hast aber auch die dunkelste Zeit erwischt. Ja, aber muss man ja ganz klar sagen. Weihnachten ist halt immer um die Zeit, da kann ich ja nur auch nichts für. Das stimmt. Nein, aber insofern ist es kein Wunder, dass du es schnell dunkel findest, wenn du in der dunkelsten Zeit kommst. Ja, an anderen Stellen des Winters ist es ja nicht ganz so krass. Es wird auch tatsächlich jetzt schon wieder deutlich, also nicht deutlich, aber es wird schon später dunkel und früher hell. Also man merkt es schon, diese 2-3 Wochen. Ich finde das immer sehr erstaunlich im Januar. Irgendwie im Dezember habe ich den Eindruck, man merkt den Unterschied von Tag zu Tag überhaupt nicht, aber sobald man diesen 21. Dezember hinter sich gelassen hat, habe ich das Gefühl, es wird jeden Morgen früher hell und jeden Abend später dunkel. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht einfach, weil man mehr drauf wartet, aber... Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Und, so. Und weil man ja auch irgendwie nicht so viel abgelenkt ist, finde ich, also zu Weihnachten mit allem, was da so ansteht, die ganzen Besuche und so. Ja, das kann auch sein. Ich war dann auch viel unterwegs. Vorbereitet. Ja, ich war dann auch viel unterwegs und habe immer festgestellt, wie ich bin doch eigentlich gerade erst raus und schon wieder wird's dunkel. Ja, das stimmt. Aber du bist dann halt auch natürlich nicht so dran gewöhnt, weil du es nicht schon wochenlang so hattest. Ja, das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich umso krasser, wenn man das nicht eh schon die letzten Wochen so kennt, dann fällt es einem, glaube ich, schlimmer auf. Ja. Na gut, aber eigentlich ist das ja hier ein Strick-Podcast. Und kein Wetterbericht, genau. Also, los geht's. Was kannst du berichten von deinen fertigen Projekten? Ich hoffe, ja, es gibt welche. Ja, doch mit viel Glück ja. Wir haben aber auch länger nicht aufgenommen. muss man ja dazu sagen. Genau, beim letzten Mal, glaube ich, hattest du auch keine fertigen Projekte. Was ist da los? Also beim letzten Mal hatte ich wirklich keine fertigen, nee, gar keine. Da habe ich, glaube ich, du hast nichts geschrieben. Ich habe nichts geschrieben, aber ich glaube, ich hatte da nämlich vergessen, dass ich die Socken für meine Kollegin fertig habe. Die würde ich dann an dieser Stelle einfach mal ganz frech nachreichen. Weißt du, das waren diese Stinos aus der naturgefärbten Wolle, die mit frischem Färbeweid gefärbt wurde, in so zart rosa. Ja, nicht von mir gefärbt. Die dachte ich, muss ich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ja. Und dann... Ignoriere. Ignoriere Geräusche, die du beim Stricken und Stopfen... Nein, du machst Stopfen, ne? Du strickst gar nicht, du stopfst. Ich stopfe die Socken meines Freundes. Ja, das vierte Mal. Ich habe in den Shownotes nachgeguckt. Das letzte Mal war das dritte Mal, also ist es jetzt das vierte Mal. Und ich habe dummerweise den Anfangsfaden so kurz gemacht, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, den zu vernähen. Also der rutscht mir immer aus der Nadel raus, wenn ich mit der Spitze vorne wieder einsteche. Das war nicht so clever. Erst Nadel einstechen, dann durchziehen. Ja, aber es ist halt... Es ist mühselig, ich weiß. Aber ich hatte das letztens auch. Ja. Ja, aber die werden dann auch gleich gestopft sein. Vielleicht sollte ich die noch nachtragen. Wobei, das ist ja so ein Running Gag. Dann habe ich, außer ganz viel gesagt, noch den Pulli fertig gestrickt aus der Rhinebeck-Wolle. Weißt du, der, über den ich mich die letzten Male immer so köstlich aufgeregt habe, über die Wolle. Ja. Weil die ja so unterschiedlich gefärbt ist und weil die Knäule auch so untergewichtig waren. Er ist jetzt fertig. Ich habe tatsächlich sogar noch ein bisschen Wolle übrig. Also ich hatte insgesamt, wenn ich alle drei Knäule zusammenrechne, 275 Gramm und ich habe 264 verbraucht. Also ich habe von jedem noch so eine kleine Murmel übrig, was jetzt nicht zu viel ist. Na, nicht schlecht. Und ja, bei der Farbe, ich muss schauen. Also ich finde, beim Körper geht es. Also dieses Teil, das besteht aus einem Panel, jeweils für die Vorder- und die Rückseite, das von oben nach unten gestrickt wird. Und dann nimmt man an der Kante jeweils Maschen auf, und also vom Vorderteil und vom Rückteil, und strickt dann sozusagen aus der Mitte heraus die Ärmel dran. So ein bisschen fledermausartig, sprich, die Ärmel sind weit, ist wie so ein Trapez. Und die Wolle war ja etwas unterschiedlich gefärbt, was auch so gewollt wurde, was ich nur nicht, gewollt war, was ich nur nicht wusste. Und es ging relativ gut, also mit dem helleren Panel, das ich jetzt hinten habe am Rücken, bin ich eigentlich ganz zufrieden, das ist nett. Und alles okay bei dir? Sprich ruhig weiter. Ich musste gucken, irgendwie mein Aufnahmegerät macht komische Symbole und es sah aus, als würde es deine Stimme mit aufnehmen, was aber ja nicht sein kann, weil die nur in meinem Kopfhörer ist. Deswegen gucke ich hier gerade so irritiert und habe mir die Kopfhörer vom Kopf genommen, um zu gucken, ob man dich auch außerhalb meiner Kopfhörer hört, aber das kann nicht. Insofern frage ich mich, welche Geräusche mein Aufnahmegerät aufnimmt. Keine Ahnung, ich bin nur in deinem Kopf. Wenn du sprichst, und, ja genau, du bist nur in meinem Kopf und ich atme eigentlich nur und zwischendurch macht es Ausschläge, die aber genau zu deinen Worten passen. Das hat mich gerade völlig irritiert. Vielleicht ist es dein Strickzeug oder... Ja, aber ich habe es extra nicht bewegt in der Zeit. Ganz seltsam. Egal. Na gut. Jedenfalls... Der eine, also das sind auch nur kurze Ärmel, das eine Ärmelende ist ein bisschen dunkler, aber ich glaube, das sieht man wirklich gar nicht so, dadurch, dass das ein Übergang ist. Das Problem war, ich hatte dann nicht mehr genug fürs Bündchen von dem hellen Knäuel. Und da sind jetzt dunklere Streifen dran. Ich muss den zweiten Ärmel, ich hatte die zweite Abkettkante vom Ärmel nochmal aufgemacht, weil die zu weit war. Natürlich, nachdem ich den Faden vernäht hatte. Und ich habe festgestellt, ich bin recht gut im Fäden vernähen. Es war schwierig, den wiederzufinden. Und dann muss ich also nochmal die Kante umbügeln, weil die sich so ein bisschen rollt. Aber das ist auch in der Anleitung extra so vorgesehen, dass man das ein bisschen runterbügelt. Und dann muss ich mal das Ding einem Tragetest unterziehen. Also es geht. Es sieht eigentlich aus wie gewollt, dass es unten ein bisschen dunkler ist. Ich muss schauen. Es kann sein, dass ich die Abkettkante unten am Bündchen nochmal aufmache, weil die habe ich dann wieder mit dem helleren gemacht und dass ich die dann auch nochmal mit dem dunkleren eher mache. Aber das zeigt sich. Ja, ich bin gespannt. Ich muss einmal das jetzt kurz aufrufen. Ich hatte es nämlich noch nicht angeguckt, aber ich muss es mir jetzt einmal kurz angucken, wenn wir so viel darüber geredet haben. Ich habe noch keine Fotos davon. Aber du hast noch keine Fotos davon. Dann muss ich auch nicht gucken. Das ist ja noch viel einfacher. Ich bin ja Montagabend erst wiedergekommen aus Hamburg und ja, Stimmt. war jetzt irgendwie noch nicht drin. Ich werde mal schauen, wenn es nachher ein bisschen hell ist, wobei jetzt ist es gerade eher dunkel, ob ich dann noch dazu komme, ein, zwei Fotos zu machen. Ich habe es hier oben schon liegen, auch damit ich noch umbügeln kann, den zweiten Ärmelabschluss. Und dann werde ich mal schauen, ob es hell genug ist für Fotos. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja. Sonst kannst du mir ja wenigstens ein kurzes Handyfoto schicken. Da haben zwar die Hörer nichts von, aber Das stimmt, das kann ich machen. dann habe ich zumindest schon mal einen groben Eindruck. Ja, aber ansonsten so vom Schnitt her, ich mag ja diese Schnitte, wo das in den Ärmeln weiter wird, also so wie bei dem hellblauen Kleid zum Beispiel. Der Schnitt gefällt mir schon sehr gut und auch diese Details mit diesen, wie heißen die denn auf Deutsch? Also so Welts heißen die in der Anleitung, also Biesen, glaube ich, ne? Ich Ja. glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Gut. Das hat mir schon sehr gefallen. Also Isager-Anleitungen, die haben sowas ganz Klassisches, aber trotzdem das gewisse Etwas. Ja, passt gut zu deiner Garderobe, denke ich. Ja, apropos Garderobe, aber dazu später mehr in Julia entdeckt die Welt. Dann habe ich noch gesponnen tatsächlich. Aus irgendeinem Grund bin ich in Hamburg öfter versucht zu spinnen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber da habe ich irgendwie Lust drauf, meistens wenn ich da bin. Es hat fast, nee, doch, etwas mehr als ein Jahr gedauert, das fertig zu verspinnen. Ich hatte so einen kleinen Beutel mit Rohwolle vom Jura-Schaf. Die habe ich mal irgendwo über Ravelry von jemandem bekommen. Die war auch schon mal gewaschen, also jetzt nicht richtig sauber und so. Da war immer noch ein bisschen was drin und da war auch noch Wollfett drin, was ich aber sehr gerne mag. Aber es war zumindest schon einmal mit klarem Wasser, glaube ich, einfach durchgespült. Und die habe ich immer mal wieder, wenn ich in Hamburg war, so ein bisschen aufgebürstet mit einer Flickkarte und dann nach und nach versponnen und die ist jetzt fertig. Es sind zwar nur ungefähr 100 Gramm geworden, aber in so einem ganz tiefen Schokobraun. So, das Jura-Schaf an sich, zumindest das, was ich da hatte, da waren die Spitzen ein bisschen ausgebleicht. Also es ist so in sich so ein bisschen meliert und warte mal, die Spitzen waren ausgebleicht und die Schnittkante, da war es so ganz leicht grau. Also schön. Ja, klingt gut. Apropos Grau. Ich sortiere hier gerade graue Wolle, Ich sehe das schon. die sich verknotet. Deswegen mein etwas abwesender Blick. Ich höre dir zu, aber ich muss ziemlich genau gucken, was ich hier tue. Meine Ja, das Wolle Problem sortiert ist, sich ich habe gerade jetzt auch selber gar neu. nicht mehr zu erzählen, weil das sind alle meine fertigen Projekte. Okay, dann rede ich mal weiter und hoffe, dass ich meine Wolle von alleine weiter entzerrt. Aber ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, was habe ich denn so gemacht? Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal, habe ich das schon letztes Mal erzählt oder habe ich das irgendwo zwischendrin geschrieben, dass ich mich von Schlumpfine inspiriert gefühlt habe und ihrer Idee, zum Jahresende keine Projekte mehr auf den Nadeln zu haben. Und daraufhin habe ich mir meine beiden Langzeit-WIPs angeguckt. Das eine war ja so ein Lace-Teil, wo ich mit der Anleitung so unzufrieden war, weil es ja wirklich ein relativ einfaches Ding war, wo aber in der Anleitung zwei Fehler drin waren und ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, das weiter zu stricken und es eigentlich seit dem Sommer rumgelegen hat. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich das jetzt nicht weiter rumliegen lassen, weil das war die Quiviok-Wolle und das finde ich zu so schade, dass die rumgammelt. Also vor allem in so einem angefangenen Strickstück habe das wieder aufgeribbelt und überlege jetzt, was daraus stattdessen wird. Ich habe auch schon eine Idee, aber das ist noch nicht so spruchreif. Das lasse ich mal weiter in meinem Kopf noch ein bisschen sich hin und her bewegen. Auf jeden Fall ist Dabei das geribbelt, damit kein WIP mehr. Also fertig. hattest du dich ja sowieso mit der Kiwi-Wolle so schwer getan, da was für zu finden. Die liegt ja auch schon ein bisschen länger, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, die habe ich 2012 gekauft. Also Ende 2012. Also sie liegt erst gute 5 Jahre. Es ging jetzt auch nicht um die genaue Dauer, aber ich meine, wir hatten Genau. uns da Aber ich schon kann es häufiger mal relativ drüber genau unterhalten. sagen, weil ich weiß, wann und wo ich sie gekauft habe, weiß ich auch, wie lange sie schon da liegt. Ja. Ja, auf jeden Fall, damit ist das ein fertiges Teil, weil es ist nicht mehr ein Work in Progress, sondern geribbelt. Ja, und fertig geworden bin ich auch mit den Hattu-Socken. Das war ja ein Teststrick für Nicolor. Und immerhin ist mein Teststrick dann einen Monat später fertig geworden, nachdem sie die Anleitung schon veröffentlicht hatte. Aber das war soweit mit ihr abgesprochen und okay, weil der eigentlich spannende Teil ist bis nach der Ferse und dann ist normal Fußstricken und Zehen vorne, da war jetzt kein Teil mehr, den man irgendwie hätte groß prüfen müssen und insofern war das für sie fein, dass ich sozusagen mit dem Fußstricken etwas hinterhergehängt habe. Und naja, ich fand es dann doch ein bisschen blöd zu sehen, dass mein Teststrick deutlich später ist, fertig ist als die Socken von den Leuten, die Anleitung erst im November gekauft haben und dann teilweise schon zwei oder drei Paar von diesen Socken gestrickt haben. Und ich habe mein erstes immer noch nicht fertig, aber nun gut. Ich finde sie ganz schön. Mein Mann, der sie bekommen hat, mag sie auch. Nicolo mag sie auch. Insofern würde ich sagen, alle glücklich und zufrieden. Dann habe ich noch irgendwie im Dezember beschlossen, ich muss noch irgendwas Kleines anfangen, was noch eine Chance hat, bis Jahresende fertig zu werden. Da habe ich den Bandana-Kaul von Pearl Soho, den ich schon zweimal sowieso gestrickt hatte, nochmal angeschlagen mit einer Wolle, die ich mal geschenkt gekriegt habe. Also ich habe mit einer Bekannten die hatte mir Wolle gegeben, die sie nicht mehr haben wollte und hatte mir das noch dazugelegt, weil sie meinte, ach komm, das nutze ich auch nicht, nimm mit, wenn es dir gefällt. Und so hatte ich die geschenkt gekriegt, die war schon mal verstrickt, war noch ganz kraus und ich war dann aber auch zu faul, sie neu zu waschen und so, aber es ließ sich ganz gut stricken trotzdem. Und ja, habe diesen Bandana-Kaul fertig gemacht auf dem Weg zu meinen Eltern über Weihnachten im Zug, habe ihn dann dort gewaschen und, naja, also geblockt nicht wirklich, aber ein bisschen in Form gezupft und habe ihn dann aber, als wir dann bei meiner Schwiegermutter waren, meiner Schwägerin spontan noch geschenkt als zusätzliches Weihnachtsgeschenk, die sich sehr gefreut hat, weil irgendwann saßen wir da nicht so, oh Moment mal, ich glaube, ich kann dir noch, ich hätte da noch was für dich. Also es war auch nicht als Weihnachtsgeschenk verpackt und nix, aber sie hat sich sehr gefreut. Das hat allerdings zur Folge, ich habe kein Foto davon gemacht, weil ich es ja so ganz spontan aus meinem Koffer gezogen und ihr überreicht habe. Immerhin waren die Fäden vernäht und das Ding war schon mal gewaschen. Aber hattest du das für dich ursprünglich gestrickt? Ich hatte es eigentlich für mich gestrickt, aber ich dachte, warum nicht, wenn ich ihr damit eine Freude machen kann. Und ja, sie war dann auch sehr erfreut und hat es gleich den ganzen nächsten Tag getragen. Und insofern war das, glaube ich, gut. Genau, mir fehlt nur noch ein Foto. Aber da sie nicht sonderlich fotoaffin ist, weiß ich nicht, ob ich sie da einfach nach dem Foto fragen kann. Ich muss mal gucken. Das ist wahrscheinlich für sie eher ein größerer Aufwand. Aber dann, es muss auch ohne Foto gehen. Von dem Teil gibt es so viele Fotos und das ist jetzt halt in dunkelgrau. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Genau, so, was habe ich noch gemacht? Und dann habe ich noch Reste mitgenommen, weil ich mir schon dachte, dass ich damit nicht so weit komme in meiner Weihnachtsreise, dass wenn wir eine gute Woche unterwegs sind oder gewesen sind, habe ich dann gedacht, also mit dem Kaul werde ich sicherlich nicht die ganze Zeit was zu stricken haben und habe mir noch Sockenwollreste eingepackt, von einem, auch wirklich Reste, die ich von einem anderen Projekt hatte, dazu gleich dann mehr. Und habe daraus noch Socken angefangen am zweiten Weihnachtsfeiertag und zwar für eine bei mir aus dem Chor, die mich eigentlich fast nach jeder Probe im Auto mit nach Hause nimmt und quasi vor die Haustür fährt und da aber nie Benzingeld für haben will. Und dann habe ich gesagt, komm, dann schenke ich ihr mal ein paar Socken. Und ja, ich hatte halt das nächste Projekt, was jetzt noch kommt, für das Weihnachtswichteln in der Tauschrauschgruppe hatte ich für mein Wichtelkind einen Schal gewebt. Aus so altrosa Grautönen, so ein bisschen pudrige Töne. Und das ist halt auch genau die Farbwelt für diese Frau aus dem Chor. Und insofern habe ich dann aus den Resten von dem Schal noch ein paar Socken rausbekommen. Die haben jetzt rosafarbene Spitzen, rosafarbenen Bund oben und einen kleinen rosa Fleck an der Ferse. Und der Rest ist dunkelgrau. Und ja, die habe ich ihr gestern gegeben. Und da war sie völlig begeistert und freut sich total. Und ja, da habe ich noch jemand mit erfreut. Und genau, den Schal habe ich gewebt, relativ simpel, ganz normale Leinwandbindung hatte, das weitestgehend in einer Farbe die Kettfäden gespannt und ein paar andersfarbige Streifen dazwischen gemacht, also weil ich es halt zweifarbig habe. Hatte mir vorher genau überlegt, die Reihenfolge, wie viele Fäden in der einen Farbe, wie viele Fäden in der anderen Farbe und habe dann aber beim Spannen der Kettfäden mich nicht an das gehalten, was ich vorher aufgeschrieben habe. Und insofern Es ist dann nicht symmetrisch gewesen. Es war nicht so der schlau. Klassiker. Ich hab mir vorher gut Gedanken gemacht, wie kriege ich das symmetrisch hin und was muss ich dazu tun? Und habe dann aber, als ich einmal angefangen habe, nicht auf meinen schlauen Zettel geguckt, sondern gemacht, was ich im Kopf hatte. Und damit war es dann nicht mehr symmetrisch. Aber ist auch egal. Es sieht trotzdem gut aus. Und die Empfängerin war sehr begeistert. Und ich hatte Sockenwolle genommen von Cascade. Und die ist ja relativ weich. Also da finde ich, ist es nicht so sockenwollkratzig. Und das waren halt die perfekten Farben für sie. Und wenn ich die Kommentare so richtig gedeutet habe, die sie nach dem Auspacken gemacht hat, gefällt es ihr auch ganz gut. Und insofern bin ich ganz zufrieden. Genau. Und ja, also ich höre gar nicht auf mit fertigen Projekten, wie du merkst. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich Handtücher versuche zu weben. Die sind dann tatsächlich auch fertig geworden. Und das war aus so grauer und senffarbener Baumwolle von der Hamburger Wollfabrik. Und in Waffelpiquet gewebt und die sind ziemlich cool geworden. Ich habe 4 Handtücher gemacht auf dem Webrahmen und habe dann dafür noch mit Brettchenweben im ersten Versuch auch noch Aufhänger gemacht. Auf die Idee hatte mich Bettina noch gebracht, so nach dem Motto, oh, wenn man schon dabei ist, kann man dann natürlich auch die Aufhänger selber machen. Da habe ich gesagt, gut, das probiere ich jetzt. Habe mich einen Abend hingesetzt, habe genug Band gemacht, um daraus 4 Aufhänger zu machen. Macht Spaß, ist nicht so schwierig, aber ich fand es sehr anstrengend, es so zu machen, dass ich es mir an den Gürtel binde und das andere Ende an die Tür. Also da muss ich nochmal irgendwie nach einer. Ja, das ist halt so die klassische Anleitung, aber das ist halt tatsächlich, wenn du das 2 Stunden machst, tut dir alles weh, weil du auch immer noch irgendwie, du musst da genug Spannung drauf haben und du stehst die ganze Zeit vor der Tür. Also irgendwie war das so ein bisschen so, das muss besser gehen. Aber es gibt dafür doch extra so Brettchenwebrahmen. Ja klar, gibt es, aber wenn du es nur einmal ausprobieren willst, muss ich mir ja nicht gleich so einen Webrahmen dafür kaufen. Schon klar, aber weil du sagtest, da musst du dir nochmal was anderes überlegen. Da muss ich mir noch was anderes überlegen, genau. Die Frage ist ja auch, wie viel mache ich davon? Und ich habe jetzt aber relativ zufällig auf Pinterest, zufällig ist gut, so wie die Algorithmen da funktionieren, kann das nicht so zufällig gewesen sein. Also abhängig von dem, was ich mir da sonst so angeguckt habe, hat mir Pinterest vorgeschlagen, etwas, da muss ich nochmal genauer mir das angucken, aber wie man irgendwie mit 2 Schraubzwingen und einem Bleistift oder so sich auch was basteln kann und dann auf der anderen Seite die Fäden einfach über den Tisch runterhängen lässt mit einem Gewicht hinten dran. Und das, glaube ich, kann ich mir ganz gut vorstellen, weil dazu muss ich mir nicht noch irgendeine Maschine hier hinstellen oder irgendwas, was man wieder irgendwo rumstehen hat, weil Schraubzwingen habe ich eh, die brauche ich ja, um die Kette zu scheren, wenn ich das direkt schere. Und dann habe ich also eh schon Schraubzwingen hier, das ist ganz praktisch. Also das könnte ich mir ganz gut als Option vorstellen. Also ich hatte auf dem Strick, also auf dem Wollfest, wo ich im Sommer, war das dieses, also war das 2017 im Sommer, Le Lotte et la Laine? Ja, das war 2017. Ja, ich glaube. Da habe ich einen relativ kleinen Brettchen-Webrahmen gesehen. Mhm. Webrahmen, Webstuhl, was auch immer. Also der war auch nicht viel breiter als 10 cm und vielleicht 50 cm lang. Also ich habe auch schon große gesehen, aber das Ding war halt wirklich, das passt sozusagen dahin, wo auch mein kleiner Kadira ist. Also das würde halt nicht viel Platz wegnehmen. Nicht, dass ich jetzt ein Brettchen-Webrahmen brauche, ne? So. Nein, aber ich denke mir halt, also so oft werde ich jetzt nicht Brettchen weben, dass sich das lohnen würde, mir dafür so ein Teil zu kaufen. Also das ist ja irgendwie, also man kann ja auch mal irgendwann aufhören, Zeug zu kaufen. Und wenn es halt irgendwie so eine Self-Made-Methode gibt, die genauso gut funktioniert, aber weniger anstrengend ist, als sich 2 Stunden vor die Tür zu stellen, ist es, glaube ich, auch völlig ausreichend. Genau, aber auf jeden Fall habe ich dann diese Handtücher vor Weihnachten noch soweit vorbereitet, beziehungsweise ich habe nur 2 von den 4 geschafft, nochmal die Kanten umzunähen und eben auch diesen Aufhänger dran zu nähen. Und dann haben wir es auf die Weihnachtsreise mitgenommen und dort dabei die Freunde besucht, die eben gerade umgezogen waren im Dezember in ihre neue Wohnung und haben ihnen dann die Handtücher geschenkt. Und da waren sie schon an dem Abend sehr angetan und haben dann aber eine Woche später nochmal irgendwie eine Nachricht geschickt, so, das ist wirklich ein total tolles Geschenk. Wo ich denke, okay, dann haben sie sich jetzt auch benutzt und es scheint ihnen richtig zu gefallen. Also insofern, ja, ich muss die anderen beiden noch fertig machen, die liegen hier tatsächlich noch, die muss ich nochmal eben die Kanten umnähen und auch die Aufhänger dran, dann können die auch in Benutzung wandern oder eingeschenkt werden. Das muss ich noch überlegen, was damit passiert. Genau. Das zu meinen fertigen Projekten. Und Sprudel, Sprudel, Sprudel. Ich glaube, ich höre gar nicht auf. Aber ja, ich habe noch einiges fertig bekommen in den letzten Wochen. Aber es waren ja auch 6 lange Wochen und in denen Zeit war zu stricken, offensichtlich bei mir. Zum einen das, zum anderen waren da ja auch Wichtelsachen dabei, die du vorher vielleicht schon hattest, aber über die du noch nicht gesprochen hast. Genau, nee, die habe ich tatsächlich auch erst danach gemacht. Also dieser Webschal ist tatsächlich innerhalb von 24 Stunden entstanden. Weil ich erst die Handtücher fertig weben musste, um den Webrahmen frei zu haben. Und dann musste montags das Paket abgeschickt werden und ich habe dann mich samstags mittags hingesetzt, die Kette geschert, den ganzen Samstagnachmittag und Abend gewebt, den Sonntagmorgen noch gewebt, dann das Ganze vom Webrahmen genommen, heiß gebadet und trocknen lassen, damit es Montag ins Paket wandern konnte. Wobei ich auch immer finde, wenn die Kette erstmal drauf ist, das Weben an sich, das dauert gar nicht. Also es sei denn, man hat irgendwie Lace-Weight-Garn oder so. Aber mit Sockenwolle oder so, das geht recht flott. Da sieht man schnell Fortschritt. Ja, und ich meine, ich schaffe es sonst nicht, innerhalb von 24 Stunden anderthalb Knäuel Sockenwolle platt zu machen. Also nicht, wenn ich daraus Socken stricke. Das ist definitiv ein Tempo, in dem ich nicht 140 Gramm Sockenwolle verstricke. Ja, ich wusste nicht, dass das eigentliche Ziel war. Nein, aber es ist sehr praktisch. Also nein, aber wenn man sich das so überlegt, ne, in dem Tempo kann man nicht stricken, wie man es sozusagen da weiterverarbeitet. Das stimmt, aber meistens kommt mit dem Weben dann ein neuer Stash. Ja, ich versuche jetzt erstmal mit dem Weben auch den Strickstash abzubauen. Okay. Also beziehungsweise ich habe ja schon extra Baumwollgarn gekauft, damit ich Handtücher weben kann. Das ist tatsächlich ein neuer Stash geworden. Da hatte ich mich nicht getraut zu fragen. Ja, aber es ist nicht so super, super viel. Ja. Also ich habe das schon, also das, was ich gekauft habe, habe ich auch zur Hälfte schon verwebt. Insofern. Aber es würde, glaube ich, noch für Handtücher in der andersrum farbig, glaube ich, reichen. Müsste ich nochmal messen, ob ich sie nochmal grau mit gelb machen könnte oder ob ich jetzt, wenn ich neue machen wollte, ob die dann gelb mit grau werden müssten, das weiß ich nicht, das müsste ich mal abmessen, aber das sehe ich dann, wenn ich zu weit bin. Ja. Glaube ich. Ja. Woran arbeitest du, wenn du nicht Socken stopfst? Die Socken sind fertig gestopft, mal sehen, wie lange sie diesmal halten. Irgendwann, ich habe es ihm schon angedroht, irgendwann werde ich die Spitzen abschneiden und neu stricken. Ja. Aber abgesehen davon bin ich so ein bisschen, mein Strickmojo ist irgendwo anders, keine Ahnung, im Süden, da wo es sonnig ist. Ich habe die letzten Tage und Wochen so ein bisschen, ich war auch so ein bisschen griescremig deswegen. Weißt du, wie das ist, wenn man eigentlich was stricken will, aber nicht weiß was und dann lungere ich so rum? Das ist mein permanenter Zustand, wenn ich ein neues Projekt suche. Und also wenn ich nicht ein ganz konkretes Projekt vor Augen habe, sondern sagst, oh, ich möchte jetzt gern was Neues anfangen und welche Wolle, welche Anleitung, da kann ich 2 Tage mit zubringen, ohne eine befriedigende Lösung zu finden. Das kenne ich sehr gut. Ja, ich wollte halt eigentlich nur irgendwas in die Hand nehmen und stricken und da war nix. Mhm. Nun war ich wahrscheinlich auch von dem Pulli mit der Green Mountain Spinnery Wolle noch so ein bisschen runtergezogen, weil das ja alles nicht so funktioniert hat und wie das dann so ist, ne? Dann kommt eins zum anderen. Deswegen war ich absolut unschlüssig, was ich anfangen sollte. Mein Freund dann immer, Socken, Socken, Socken, Socken. Und nicht, dass er nicht genug Socken hätte, ne? Nein. Und ich ja auch kein ganzes Knäuel Sockenwolle mehr hier in seinen Farben. Also ich könnte ihm Pink und Violett anbieten, aber ich glaube, das wäre auch nicht so sein Ding. Und deswegen hänge ich so ein bisschen durch, was meine Strickprojekte angeht. Und gestern habe ich mir dann ein Herz gefasst, weil ich dachte, ich kann ja nicht einen Strickpodcast aufnehmen und nichts zu stricken haben. Also es gibt natürlich noch so angefangene Projekte, aber schwarzes, der Pulli mit dem Lace-Muster in schwarzer Kid Mohair ist jetzt irgendwie auch gerade nicht so mein Ding. Oder nee. Die geribbelte Mütze, die ich nochmal neu stricken wollte mit dem Einstrickmuster, nicht sehr regelmäßig, mit diesem Drachen, Vogel, Greif, was auch immer drauf, auch irgendwie nicht so fernsehtauglich. Und dann habe ich geguckt, was ich jetzt noch so ich habe sogar extra 2 Knäule, das ist reine Seine. Reine Seine. Reine Seide von Susanne, also Tike Garne ja inzwischen. Da habe ich zwei Stränge hier, die farblich sehr gut miteinander harmonieren. Da wollte ich eigentlich was Gestreiftes draus stricken, hatte die sogar mit nach Hamburg genommen und war dann aber irgendwie doch nicht so richtig motiviert loszustricken, abgesehen davon, dass ich sie von Hand hätte wickeln müssen, 800 Meter auf 100 Gramm. Und Ja. naja, ich habe halt nicht meine ganze Knäuelwickelausrüstung mitgenommen. Nee, macht man ja auch normalerweise nicht so. Nee. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja in Rhinebeck auch Wolle für einen Streifenpulli gekauft habe und Stimmt. war erstmal so ein bisschen perplex, weil ich dachte, stricke ich jetzt zwei Streifenpullis? Ist ja auch irgendwie doof, ne? Und was ist mit deinem Rhinebeck-Pulli? Ach, den musst du noch spinnen wahrscheinlich, oder? Genau, da muss ich erstmal noch spinnen, aber das wollte ich dann die letzten Tage in Hamburg auch nicht anfangen, weil ich dann nicht wusste, ob ich schnell genug fertig werde, weil ich da dann, ich weiß gar nicht, ob die Spulen hier auf die Niddy Noddy passen, auf die Lazy Kate passen. Das müsste ich mal irgendwie in Erfahrung bringen, weil das ja unterschiedliche Spinnräder sind. Ja. Naja, jedenfalls bin ich dann also unzufrieden wieder hierher, hab dann hier festgestellt, ja, aber ich habe doch auch noch die andere Wolle und es soll auch ein Strick, ein Ringelpulli werden. Und dann habe ich mir aber jetzt tatsächlich die Wolle, die andere Wolle, also das andere Projekt, für das ich mir Wolle aus Rheinberg mitgebracht habe, vorgenommen und beschlossen, dafür stricke ich eine Maschenprobe. Und gestern habe ich mich dann hingesetzt, weil Maschenprobe ist relativ schnell getan. Ich hoffe, dass ich die jetzt hier fertig habe, wenn wir fertig sind mit dem Podcasten. Und habe dann gestern mich durch die Anleitung gewühlt, die ich so in meiner Queue habe, die sich für Streifenpullis eignen. Habe dann mich natürlich nicht entscheiden können, habe dann mit meinem Freund lange hin und her diskutiert und für ihn ist es ja wirklich unmöglich, sich vorzustellen, dass die Farbstellung, die dort auf dem Foto ist, dass ich die ändern kann. Ich habe hier Wolle in Grau und so einem, und das andere ist so ein rosa Speckeljahn liegen. Die hatte ich ja aus Rheinberg mitgebracht und dann habe ich ja immer gesagt, weil die eine Anleitung, die ist, das ist ein rosa Pulli. So rosa Hintergrund mit so feinen Streifen in einem hellrosa Speckeljahn. Und dann hat er immer gesagt, ja, aber ich fänd's nicht gut, wenn du, er mochte den Pulli nicht, weil der so rosa war. Und dann meinte ich, nee, ignoriere mal bitte die Farben. Ich habe ja hier von dem Grau etwas mehr. Ich würde also sowieso das Grau als Hintergrundfarbe nehmen und dann das Speckeljahn, so wie auch auf dem Foto. Da waren ja auch die dünnen Streifen in dem Speckeljahn. Und die dünnen Streifen dann in diesem Zartrosa machen. Ja, aber das ist ja zu rosa. Wir haben uns, glaube ich, fünfmal im Kreis gedreht. Das ist genau, und dann sagt er auch, ja, ich finde das auch besser, dass die Ärmel da kürzer sind als an dem anderen. Ich meine, das kann ich ja selber anpassen. Das liegt ja auch ein bisschen daran, wie viel Wolle ich habe. Also letztendlich bin ich ja total flexibel. Ich kann ja alles selber entscheiden. Ich möchte nur so ungefähr die Form befolgen. Also das eine war eher eine A-Linie und das andere war ein insgesamt recht weiter, gerade geschnittener Sommerpulli mit Drop Shoulders, mit überschnittenen Schultern. Genau. Und er hielt sich eben immer fest an der Ärmellänge und an der Farbe. Okay, ja. Ja, da muss er noch ein bisschen lernen. Ja, wir üben, wir üben. Es Sehr wird. schön. Aber jetzt habe ich mich tatsächlich für den Pulli entschieden, den ich auch im Kopf hatte, als ich die Wolle damals gekauft habe in Rheinbeck. Also, ich habe auch noch kein Projekt angelegt, deswegen werde ich noch zu nichts verlinken, aber. Naja, wenn du auch bis jetzt nur eine Maschenprobe hast, ist es ja auch noch nicht so. Gibt es noch nicht viel Ja, zu sehen. das ist richtig. Außer die Anleitung, also außer das, was es mal werden soll. Ja, die kannst du ja vielleicht noch verlinken in den Shownotes, falls du das nicht schon getan hast. Ich habe es noch nicht genau angeguckt, was du da Nee, reingeschrieben habe ich noch hast. nicht. Habe ich noch nicht. Aber ansonsten haben wir ja vielleicht noch einen neuen Podcast in ein paar Wochen, wo du das dann zeigen kannst. Ja, das bleibt zu hoffen, dass wir jetzt wieder in unseren normalen Rhythmus kommen, oder? Ja, das hoffe ich doch auch ganz stark irgendwie. Also diese 6 Wochen sind zu lang, da gibt es zu viel zu Ja. erzählen. Selbst ohne Sabbatical gibt es da zu viel zu erzählen. Und davor hatten wir, glaube ich, auch schon eine relativ lange Pause. Ja, aber da hatten wir dann, und davor hatten wir aber eine kurze Frequenz wegen Rhinebeck und normaler Folge irgendwie. Ich glaube, 2 Folgen in einer Woche oder so. Ja, aber von der normalen, vor der normalen Folge war es auch wieder relativ lange. Da hatten wir nämlich vor dem Sommer das letzte Mal, glaube ich. Ja, stimmt. Also irgendwie, wir müssen das wieder besser hinkriegen, Ja. denke ich. Ja, aber das war Alles nicht soweit auch übersichtlich. von meinen WIPs eigentlich. Also ich habe, wie gesagt, ansonsten ist mein Strickmojo irgendwie, ich muss mal suchen gehen, wo das ist. Und gesponnen habe ich im Moment auch nicht weiter. Ich war ganz glücklich, dass das Jurascharf fertig ist und dann bin ich aber auch noch nicht zu viel anderem gekommen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, bei mir sieht es ganz gut aus. Also das Tuch Polarity, was ich ja jetzt auch tatsächlich schon fast ein Jahr mit mir rumtrage, was eigentlich nicht so schwierig sein kann, weil es nur 200 Gramm Fingering Weight Wolle ist. Also das sollte ja eigentlich vorangehen, aber das ist Vielleicht so solltest du es langweilig. verweben. Die Idee ist tatsächlich nicht schlecht, aber dann müsste ich es erstmal wieder ribbeln. Ja, na Aber ich gut. bin tatsächlich kurz davor, weil es so langweilig zu stricken ist. Aber ich möchte mir auch tatsächlich endlich selber was weben, weil bis jetzt habe ich das Ding, was ich gewebt habe in dem Webkurs, habe ich für den Adventskalender aus der Podcasting auf Deutschgruppe, das konnte ich ja bislang auch nicht erzählen, zerschnitten und für alle Täschchen draus genäht. Und dann habe ich diese Handtücher gewebt, die ich, naja, wo ich zumindest 2 von 4 schon verschenkt habe. Und ich habe einen Schal gewebt, um ihn zu verschenken. Aber für mich habe ich jetzt so noch nicht gewebt. Und ich finde, das wird mal Zeit. Aber ja, ich habe halt gerade keine Lust, mir den Webrahmen in die Wohnung zu stellen irgendwie und ihn dann hier rumstehen zu haben. Das war mir gerade die letzten Tage irgendwie zu vollgestellt in der Wohnung. Ich weiß auch nicht, da hatte ich keine Lust zu. Da Aber fällt vielleicht mir muss ein, ich. wir haben doch in der letzten Folge auch über eine Aufbewahrungsmöglichkeit geredet und ich habe das Ja. natürlich total wieder verdüst. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich muss noch mal in den Schrank gucken, der hier 3 Meter von mir entfernt ist, ob ich da noch den Kleidersack drin habe und wie groß der Ja, ist. mach mal. Super, gerne. Wie gesagt, ich habe aber, es hat, es kamen ein, zwei Tipps, aber die passten irgendwie alle von der Größe her nicht. Und ich hatte mir ja auch tatsächlich aus einem alten Vorhang eine Tasche genäht, um ihn transportieren zu können. Aber das ist halt irgendwie so, um das Ding darin auf den Schrank zu legen. Oh, da kommt mein Mann nach Hause, der war joggen. Der ist jetzt bestimmt ganz kalt. Hallo, wo ist er? Ich Ich sehe dich gar bin nicht. da unten. Ich sehe nur Julia, sowas. Ja. Ja, aber Katrin siehst du Wo bist ja du? auch Ach, da direkt unten. vor Ich bin jetzt dir. live im Podcast. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, bonjour. Nein, müsst ihr rausschneiden. Nein, das lassen wir jetzt drin. Ich fange nicht an, Ja. rauszuschneiden. Genau, der kommt gerade vom Joggen und ist ziemlich kalt, wie ich gerade feststelle, so, nachdem er einmal um mich herumgelaufen ist. Aber es ist auch kalt draußen, insofern nicht wirklich verwunderlich. Ja, was wollte ich sagen? Wo war ich stehen Meiner ist geblieben? aber auch gerade raus. Ich habe den Schlüssel zwischendurch im Schloss gehört zum Ah, okay, Laufen. ja, stimmt. Er wollte auch gegen 12 nach Hause kommen. Das macht Sinn. Ja, passt. So, wo war ich stehen geblieben? Habe eine Tasche genäht, genau. Also Ja. die habe ich genäht. Da kann ich es ja auch theoretisch reintun, aber ich finde es halt so unstabil, um es damit irgendwo hinzutragen und es dann damit auf den Schrank zu legen. Zumal es halt in der Tasche, ja, die ist gut, um es aufrecht zu transportieren, aber nicht, um es irgendwo hinzulegen. Da wäre halt eine Kiste schon praktischer, aber egal. Mit der Frage beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist. Genau. Aber was habe ich denn stattdessen schon angefangen zu stricken? Ja, ich habe tatsächlich auch schon 2 neue Projekte angeschlagen. Seit, ich weiß nicht, ob das beides in diesem Jahr war. Ich müsste gerade sogar nachgucken. Also das eine Teil auf jeden Fall. Den Kaul habe ich eventuell sogar noch vor Silvester angeschlagen, weil ich dann ja mich auf unserer Weihnachtsreise so fies erkältet habe und einen fetten Schnupfen hatte, da bin ich dann einfach schon mal früher nach Hause gefahren, weil ich einfach gesagt habe, also es bringt nichts, wenn ich hier mit dickem Schnupfen sitze und alle Leute, die wir besuchen wollen, anschniefe das. Da hat keiner was von und bin einfach früher nach Hause gefahren und habe dann hier, glaube ich, schon mal diesen Kaul angefangen. Es ist der Paris in Berlin oder Paris in Berlin, wie auch immer, Kaul von Juri Locatelli. Das soll ein Geschenk für eine Freundin werden. Ich erzähle da mal nicht zu viel. Ich glaube zwar nicht, dass sie zuhört, aber wenn ich jetzt erzähle, wie ich auf die Idee gekommen bin, ist es blöd, weil dann weiß ich sie vielleicht schon, falls sie doch mal reinhört. Genau, die Wolle, die ich genommen habe, ist Wolle, die Tienschle gefärbt hat, die sie uns im Adventskalender an einem der Tage hineingelegt hat. Das ist die Basis ist eine Sockenwolle von Zitronen, die Merino-Sockenwolle von Zitronen. Ich finde die sehr angenehm, die ist nicht so wirklich sockenwollkratzig, die kann man, glaube ich, ganz gut auch um den Hals tun. Und ja, die Freundin hat kleine Kinder und ich denke, die wird sich freuen, wenn sie Wolle bekommt, die dann auch halbwegs pflegeleicht ist und nicht so ganz vorsichtige Handwäsche erfordert. Das ist vielleicht ganz hilfreich, in so einem Familienalltag da nicht zu schwierige Sachen zu verschenken. Das Teil wächst ganz gut. Ich finde, es sieht lustig aus. Die Wolle ist ja kein wirkliches Speckled-Garn. Am ehesten kann man, glaube ich, semi-solid sagen. Es ist so blau-grautöne. Ich finde die wunderschön und wirkt mit dem Muster auch ganz gut. Da hat man so Querfäden. Man strickt immer, lass mich kurz überlegen, das ist über zwei Reihen. In der einen Reihe hebt man Maschen ab, sodass man einen ganz langen Ziehfaden hat. Und in der übernächsten, dann strickt man eine Reihe das so weiter und in der übernächsten Reihe nimmt man diesen Ziehfaden dann wieder auf, sodass man quasi so zickzack auf dem Gestrick außen hat. Das sieht ganz cool aus. Und das ist dann auch in Form von einem, ja, im Prinzip wie so ein Bandana-Kaul auch. Also es ist im Prinzip ein Kaul, das heißt, es ist wirklich als Loop gestrickt und hat aber die Form von einem Dreieck vorne. Das finde ich ganz nett. Dann ist es nicht nur so eng am Hals, sondern man hat was am Hals, man hat was im Ausschnitt und es ist trotzdem, fällt es einem nicht runter. Das finde ich sehr angenehm und vielleicht mache ich mir auch noch sowas Ähnliches oder zumindest in der Form. Ich mag diese Form ganz gern. Das ist schon relativ weit gediehen, weil es auch ziemlich mindless ist und ich das auch mit auf der Knit Night hatte am Anfang Januar. Da kann man ja so mindless Sachen durchaus ziemlich zügig voranbringen. Und ich will ja, auch dann, mal wieder auf die Knit Night. Dann musst du das so planen, dass du am ersten Freitag des Monats in Hamburg bist. Ganz einfach. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So schwierig ist es ja nicht. Das sagt sich so einfach. Also in der Theorie. In der Theorie ist es nicht schwierig. Ja, dafür muss ich halt dann gleich einen gleichen Tag freinehmen. Das stimmt. Die Flüge sind mittags, ne? Du kriegst nachmittags keinen Flug mehr. Nur den Werksflieger sozusagen. Okay, ja, das ist dann nicht so gut. Nee, aber das wäre halt eine Option sonst, weil es reicht ja im Prinzip, wenn du abends um 6 da bist. Du musst ja nicht schon mittags in Hamburg sein. Ja, das ist klar. Nee, aber mit dem Werksflieger wäre ich nicht vor 8:30 bei einer IMA. Ja gut, das bringt es auch nicht so wirklich. Also geht schon, aber zumindest jetzt bei der Januar Midnight war um 10 quasi der Laden leer. Da sind irgendwie alle super früh gegangen. Okay. Keine Ahnung. Es waren auch alle völlig irritiert. Wo sind die Leute alle schon hin? Aber ich glaube, es waren alle noch ein bisschen Weihnachts-K.O. Ja, das glaube ich. Genau. So, und was habe ich im Moment auf den Nadeln? Also was stricke ich jetzt gerade, während wir hier so sprechen? Mein Bruder hatte letztes Jahr, ich glaube schon im August oder September, Hüstel gefragt, ob ich für meine Nichte, die jetzt gerade 5 geworden ist, Shorts stricken könnte. Also so nach dem Motto, ja, wie, so ein warmes Teil, was man über eine Leggings oder eine Strumpfhose ziehen kann. Die Kleine ist nicht wirklich eine Frostbeule, eher im Gegenteil, und ihr ist schnell zu warm, aber halt dann nur in so einer dünnen Leggings ist es dann vielleicht im Winter auch ein bisschen ungünstig, und so hat sie dann zumindest einen warmen Körper. Die Beine können dann ein bisschen kühler werden, und ich habe dann eine ganz witzige Anleitung gefunden, nennt sich Ahoy Shorts. Das ist eine deutsche Designerin, die Anleitung ist aber auf Englisch, und die hat sie auf ihrem Blog veröffentlicht. Der ist aber nicht mehr online, aber Ravelry hat die irgendwie so eine Archivseite davon verlinkt, da habe ich das runtergezogen und ja, da habe ich diese Woche mit angefangen und bin auch schon quasi fertig. Das geht relativ zügig, weil man das mit doppelt, also nicht mit doppelt genommener Sockenwolle, ich stricke es mit doppelt genommener Sockenwolle, das heißt, es ist sowas mit 200 Meter auf 100 Gramm Lauflänge und ich habe dazu graue Sockenwolle genommen. Aber ich dachte, dann ist es gut strapazierfähig, wenn das Kind damit auf dem Fußboden rumrutscht und so. Der wäre ja eher empfindliche Wolle nicht so geeignet. Deswegen habe ich schön Sockenwolle genommen und die Wunschfarbe war helles Grau. Also wunderschön. Ja, keine Ahnung. Ich mache das ja, wie man mich danach fragt. Ich hätte vielleicht das nicht unbedingt ausgewählt, aber das muss ja irgendwie zu den Eltern und dem Kind passen. Insofern, wenn der Wunsch ist, das so zu haben, dann mache ich das ja auch so. Und da habe ich diese Woche angefangen und ich bin jetzt schon quasi so gut wie fertig. Also den Teil vom Bund bis zum Schritt habe ich schon und jetzt muss ich noch so ein paar ein bisschen Stück Bein dran stricken, damit es nicht so Hotpants-mäßig aussieht. Es wird dann hinterher noch hochgekrempelt, aber so ein bisschen Beinlänge muss man dazu ja stricken und ja, so dass es letztendlich so bis kurz übers Knie gehen wird und dann kann man es hochkrempeln, soweit man mag. Und dann die Originalanleitung sieht noch Hosenträger vor, die lasse ich jetzt in Absprache aber mit meinem Bruder weg. Und dann, ja, kann ich das, glaube ich, im Laufe der nächsten Tage abketten und dann in die Post geben, damit es dann auch getragen werden kann, das Teil. Ja, das ist alles schon wieder bei mir auf den Nadeln. Und ja, so viel dazu. Was passiert denn sonst bei dir? Ja, nicht viel. Also stricktechnisch offensichtlich sowieso gar nicht viel. Ich war mal wieder, ist es ja erst das zweite Mal gewesen, auf Helgoland. Also wir waren ja über Weihnachten und Neujahr für ein bisschen Zeit in Deutschland und hatten dann so überlegt, Helgoland hat uns im Sommer so gut gefallen, weil das so schön ruhig ist und entspannt. Und dann sind wir am 3. Januar nochmal rüber nach Helgoland für 4 Nächte. Und das waren so diese Tage, als der große Sturm über Deutschland hinweggezogen ist. Also wir sind am Mittwoch, will ich sagen, Mittwoch früh noch sehr gut rübergekommen. Die Fähre ist dann schon nicht mehr gefahren. Und das ist immer so, für mich fühlt sich das gar nicht so richtig wie Sturm an. Also natürlich war es windig und es hat auch mal geregnet zwischendurch, aber hätte jetzt nicht jemand gesagt, es ist ein riesiger Sturm über Deutschland hinweggezogen, hätte ich gedacht, na gut, ist halt windig, ne? Mhm. Aber dementsprechend ruhig war es dann auch auf der Insel, super schön. Wir haben viel entspannt, viel nichts gemacht, gelesen, das Wasser angeguckt, was man halt so tut. Das klingt super erholsam. Ja, ich hatte noch überlegt, ob ich mein Spinnrad mitnehme, aber ich war dann ganz glücklich, dass ich es nicht gemacht habe, weil der Gepäcktransport auf der Insel, da werden die Sachen nicht unbedingt abgedeckt und dann bei dem feuchten Wetter, bei der feuchten Witterung, hätte ich ungern mein Spinnrad da so durch die Gegend fahren lassen. Ja, das stimmt, das ist nicht so schön. Und ich habe die Zeit ja auch so noch gut rumgekriegt. Ja, das glaube ich. Beschäftigungsmangel ist ja selten. Ja. Ja, das war es soweit an meinen Reisen und dann bin ich, also ich habe den immer mal wieder, wenn ich ein bisschen Internet hatte, so nachverfolgt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf den Kleiderschrank 2018, heißt er glaube ich, ne? Kleiderschrank 2018 Thread gestoßen und ich muss ja sagen, ich beschäftige mich schon seit ein paar Monaten so ein bisschen mit meinem Kleiderschrank und da sind relativ viele Teile auch drin, die ich selten trage oder gar nicht, weil sie mir aus irgendeinem Grund nicht gefallen. Ich hatte dann auch schon mal ein paar Sachen aussortiert natürlich, habe dafür auch Sachen wieder entdeckt, die ich schon mal aussortiert hatte, wo ich dachte, nee, eigentlich finde ich die total toll. Das ist großartig. Das ist so ein bisschen wie im eigenen Kleiderschrank shoppen gehen. Das glaube ich. Ich habe halt Kleider wieder reaktiviert, die ich 4-5 Jahre nicht getragen habe. Die habe ich rausgeholt und dachte, oh toll, freue ich mich total, will ich wieder tragen. Und es war, als hätte ich sie neu gekauft. Aber ich habe halt, ja, so kann man auch günstig shoppen. Ich hatte auch auf manchen Blogs oder in Podcasts, die ich höre, vom Projekt 333, wie auch immer gehört, hatte mich da schon mal so ein bisschen informiert. Da geht es darum, dass man 3 Monate lang nur mit 33 Teilen in seiner Garderobe auskommt. Okay. Du siehst gerade skeptisch aus. Ja, irgendwas macht, irgendwie sieht mein Bildschirm komisch aus, aber red ruhig weiter. Ich kann es nur nicht ausblenden. Okay. Da wird mir irgendwas angezeigt, von dem ich nicht weiß, was es ist, aber das macht nichts. Das stört nicht weiter. Ich dachte, ich könnte es mit einem Klick wegmachen, aber es geht nicht weg. Also von diesem Project 333, da gibt es dann auch unterschiedliche Auslegungsvarianten. Eigentlich gehört wirklich alles rein, bis auf Unterwäsche und Sportwäsche. Manche Leute sagen auch, Accessoires lassen sie raus, weil die haben dann eine Basisgarderobe. Ja, Basisgarderobe ist auch so ein gängiger Begriff. Die haben dann eine Basisgarderobe und peppen das dann auf mit irgendwelchen Accessoires, sei es Schmuck oder irgendwelche Tücher. Und ich habe dann auch vor diesem Hintergrund immer mal wieder so in meinen Schrank geguckt und habe hin und wieder auch noch ein Teil rausgezogen, das ich doch nicht so häufig trage, einfach nur um es rauszunehmen und zu sehen, wie ich mit dem Rest meiner Garderobe klarkomme. Und Ich weiß jetzt nicht, also ich habe dann auch mal tatsächlich Fotos gemacht von den Sachen, die ich so regelmäßig trage und habe das mal über 1-2 Wochen nachverfolgt, was ich wirklich trage und welche Teile so immer wieder und gerne in die Hand genommen werden. Ich glaube nicht, dass ich in dem Thread in der Podcasting auf Deutschgruppe jetzt so sehr aktiv bin, aber ich lese den auf jeden Fall mit. Da sind immer wieder nette Ideen drin und ich habe mir meine Garderobe mal angeguckt. Ich habe festgestellt, und ich habe tatsächlich über Weihnachten und Neujahr auch 1, 2, eigentlich 3 Teile neu gekauft. Aber ich habe wirklich darauf geachtet, dass es Sachen sind, die sich gut kombinieren lassen und die ich wirklich, wirklich toll finde. Also wo mir sowohl die Farbe als auch der Schnitt gefällt, das Material. Das, ich glaube, das ist wichtig, weil ich hin und wieder auch Teile kaufe, die dann doch nur im Schrank hängen. Also deutlich weniger schon als vorher, aber es passiert hin und wieder nochmal. Und ich habe so festgestellt, im Winter trage ich eigentlich hauptsächlich schwarz und dann in Kombination mit mal weiß oder grau oder kalten Farben eher kräftigere Töne. Und im Sommer läuft es eher so auf dunkelblau hinaus und es gibt halt so ein paar Teile, gerade Oberteile, die sich dann im Sommer und im Winter sowohl mit dem Schwarz als auch mit dem Dunkelblau kombinieren lassen. Das geht dann schon. Aber ich werde mal schauen, dass ich so in diesem Farbspektrum bleibe. Und ich habe festgestellt, so gerne ich Kleider stricke und ich trage auch wirklich gerne Strickkleider, aber ich habe eigentlich genug im Moment. Ich brauche... Ja, weil das Problem ist ja, wenn du ein Teil neu strickst, dann trägst du ein anderes dafür weniger. Das stimmt. Und ich habe auch so 1, 2 Strickteile im Schrank, wo ich feststelle, die trage ich nicht oder viel zu selten. Also zu selten, so dass es schade ist, dass ich so viel Zeit da reingesteckt habe, das zu stricken. Ich brauche eigentlich mehr Pullis und ja auch in erster Linie Pullis, nicht unbedingt Strickjacken, die sommertauglich sind. Weil bei uns im Büro ist es gerade im Sommer relativ frisch, also es muss schon gerne was aus Wolle sein, was dann auch warm hält den Körper, aber was trotzdem so luftig ist, dass ich damit dann auch rausgehen kann. Und mein Ziel für dieses Jahr ist also, mehr Sachen zu stricken, die ich auch definitiv brauche und trage. Und auch Sachen, die ich nicht trage, entweder wieder aufzuribbeln oder so abzuändern, dass ich sie trage. Ich meine, ich kann's ja. Spannend. Ja, du kannst es, genau. Ich finde es so spannend, weil dieser Thread mit dem Kleiderschrank hat tatsächlich bei mir zu totaler Paralyse geführt. Ich habe das gelesen und habe gedacht so, ja. Ich kann, weil halt ja auch einige geschrieben haben, so ja, sie hören jetzt auf, Tücher zu stricken, die man aus einem Knäuel stricken kann und nur noch Oberteile stricken. Und ich saß da und dachte so, ja, das ist schon vernünftig, weil ich weiß, ich trage die Tücher alle nicht, die ich im Schrank habe. Aber diese Idee, nur noch Oberteile zu stricken, hat mir so die Lust am Stricken genommen, dass ich gedacht habe, ja nee, dann kann ich mein Garten, weil ich hatte ja dann auch so für den Rückblick meinen Stash so ein bisschen inventarisiert und nochmal ein bisschen aufgeräumt und ich habe halt keine Pullovermengen von irgendwas. Also ich habe jede Menge Einzelknäule, vielleicht auch mal 2 Knäule von irgendwas, aber ich habe eigentlich keine Pullovermengen, weil ich nie Pullovermengen kaufe, weil ich so selten Oberteile stricke. Und ich saß dann und dachte, ich finde jetzt schon, ich habe zu viel Wolle in meinem Stash. Wenn ich jetzt noch anfange, Pullovermengen zu kaufen, um Pullover zu stricken oder Strickjacken, dann verarbeite ich den Stash erst recht nicht. Und nee, ich habe keine Lust, nur Pullover und Oberteile zu stricken. Und erstmal saß ich da, super. Dann kann ich auch gleich aufhören zu stricken. Und aber das hat bei mir tatsächlich so einen Frustmoment ausgelöst. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich muss mich dem Thema irgendwie anders nähern. Ich weiß noch nicht wie, aber so diese Option, nur noch Oberteile zu stricken, ist für mich, glaube ich, kein Ansatz, weil ich einfach nicht so ein... Also es gibt ja dieses Prozess- und projektbezogenes Stricken. Ja. Und bei mir ist einfach der Prozess auch so wichtig. Ich muss beim Stricken Spaß haben. Also es gibt ja Leute, die können stundenlang glatt rechts stricken und finden das einfach nur toll oder machen das, weil sie hinterher diesen Pulli oder dieses Teil haben wollen. Und ich denke so, ich kann das Teil gar nicht so dringend brauchen, um mich hier durchzuquälen. Und ich muss beim Stricken Spaß haben und den habe ich nicht, wenn mir das an sich keinen Spaß macht, was da passiert. Und insofern, das hat mich ja bislang immer davon abgehalten, Pullover zu stricken. Aber und, du könntest ja zum Beispiel anfangen mit einem Pullover oder einer Strickjacke mit Color Blocking. Also die zum Beispiel, ich habe mich ja jetzt auch, weil ich zwei verschiedene Farben, die ich zusammenstricken wollte, hier habe, habe mich dann mal durch meine Queue bewegt und geguckt, was es da so alles gibt. Also das geht ja von Ringeln über breitere Streifen, Blockstreifen bis hin zu andersfarbige Bündchen. Ja, ich habe eine Anleitung, Fall. Die mir auch gefallen hat, wo der ganze Körper in einer Farbe ist, aber also und ein Arm, ein Ärmel und der andere Ärmel ist in einer anderen Farbe, also dass man so einen Kontrast reinbringt. Ja, nein, also mit sowas muss ich mich auch beschäftigen. Ich habe auch tatsächlich diese Woche überlegt, wie kann ich vielleicht, weil Siska hatte ja auch einen Pulli gestrickt, der relativ bunt war. Den fand ich eigentlich auch ganz cool. Dazu müsste ich aber mal meinen Stash ausbreiten und gucken, welche Farben lassen sich denn so kombinieren, dass es hinterher nicht aussieht wie ein Flickenteppich. Oh, und es gibt doch auch diese ganzen Find Your Fate-Geschichten im Moment. Genau, sowas irgendwie. Aber ich, das muss ja so ein bisschen muss es ja irgendwie zusammenpassen. Und es kann nicht alles nur aus bunten, handgefärbten Sockengarnen passieren. Von denen habe ich leider auch ein bisschen zu viele und ich stricke zu wenig Socken daraus. Insofern ist es so suboptimal in der Aufstellung. Oh, und was mir da noch sonst auch noch einfällt, der Enchanted Mesa von Stephen West. Also der ist ja so ein bisschen merkwürdig geschnitten, aber es gibt auch Leute, die den stricken in einer Variante, wo der, also der Enchanted Mesa ist halt ein Pulli, da ist ein, also der wird mit verkürzten Reihen gestrickt, die dafür sorgen, dass der zwar Streifen hat, aber Streifen, die sich so ein bisschen radial um einen imaginären Punkt auf einer Schulter drehen sozusagen. Mhm. Und vom Schnitt her, der eine Ärmel ist ganz normal und der andere Ärmel, da ist die, also das Stück, das unter der Achsel sitzt sozusagen, das ist deutlich nach unten gerutscht. Also der sieht so ein bisschen schräg aus vom Schnitt her. Aber es gibt Leute, die den auch so gestrickt haben, dass der wirklich zwei mehr oder weniger normale Ärmel hat. Und der wird mit relativ dicker Wolle gestrickt. Da kann man dann also auch mehrere Fäden zusammenhalten. Ja, aber da sind wir schon gleich beim nächsten Problem. Ich kann das nicht anziehen. Also zu Hause schon, aber wenn ich im Büro bin, wo ich den, also seien wir ehrlich, die meiste Zeit, die ich wach bin, verbringe ich im Büro. Es ist bei uns im Büro echt warm. Also ich habe das anders als du. Das Problem in meinem Büro ist es viel zu warm. Also ich komme da morgens an und ich ziehe mich erstmal so weit aus, dass ich obenrum außer einem Unterhemd und einem Langarmshirt nichts anhabe. Vielleicht noch ein Halstuch. Meine Kolleginnen sitzen da in Wollpullovern mit der Wärmflasche auf dem Bauch und sagen, es ist alles so kalt hier. Und ich denke nur so, ich kann nicht noch mehr ausziehen. Also es ist, ich bin gerade eher auf der Suche nach Langarm-Shirts, weil es diesen Winter super extrem ist. Ich will da halt nicht im T-Shirt sitzen, weil dann ist tatsächlich mir ein bisschen kalt in den Ärmeln. Ja. Aber ich habe nicht genug Langarm-Shirts, stelle ich fest, um dann nur im Shirt zu sitzen. Also, weil es mir einfach deutlich zu warm ist da im Büro. Da kann ich halt, also wenn ich was stricke, muss es dünn sein. Weil ich es im Büro so wie, und möglichst auch eine Jacke, weil ich ziehe es gleich wieder aus. Ja. Das ist echt, und also oder zumindest sind Jacken dann ja immer nicht ganz so warm wie Pullover, weil vorne mehr Luft ist, weil, also dass ich eine Strickjacke zumache, die mache ich zu, wenn ich das Haus verlasse, weil ich eine Jacke drüber ziehe und ich es dann vorne am Bauch ein bisschen wärmer haben will. Aber ansonsten habe ich meine Strickjacke eigentlich immer offen. Also es ist so irgendwie mit meinem Temperaturempfinden und zumindest der Luft bei uns im Büro sind dicke Pullover nicht kompatibel. Okay, das und sehe ich dann ein. Nur zu stricken, um ihn zu Hause auf dem Sofa anzuziehen, dafür finde ich es dann zu schade. Ja, okay. Da habe ich nicht dran gedacht, weil, wie du schon sagtest, mich plagt eher das umgekehrte Problem. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich, nein, ich kann nichts. Also deswegen, ich muss dann auch noch relativ dünne Wolle nehmen und da muss ich halt deswegen auch überlegen, was ich damit tue. Also ich muss mich da mal durch meinen Stash forsten, aber da habe ich gerade keine Ruhe für. Das Büro zu unruhig, zu wuselig. Da haben wir zwei große Projekte, die mich noch die nächsten anderthalb, zwei Monate, hoffentlich nicht länger, ziemlich beschäftigen werden. Und ja, da bin ich, wenn ich zu Hause bin, echt froh, dass ich zu Hause angekommen bin und meine Ruhe habe. Und da habe ich dann nicht mehr so viel Kopfkapazität, um mir so schwierigere Gedanken zu machen. Stricken geht noch, nähen geht auch noch, bisschen Sport geht auch, aber so aufwendigere Planungen mit wie könnte man was kombinieren, das überfordert mich abends im Moment und am Wochenende. Okay, aber es klingt ja, als würde dein Strickjahr 2018 spannend werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also so ziemlich das Einzige, was ich mir als Ziel gesetzt habe, ist nicht zu viel einzukaufen. Okay, das macht, glaube ich, jede. Ja, also ich habe halt echt letztes Jahr, dadurch, dass ich auf so vielen Wollfesten war, echt viel eingekauft. Das war halt schon krass, also deutlich mehr eingekauft. Also ich habe 4 Kilometer Wolle verstrickt. habe aber trotzdem irgendwie 9 mehr als vor einem Jahr. Finde den Fehler. Also ich habe, klar, habe ich diese ganzen Wollfeste einfach mehr eingekauft, als ich das sonst getan hätte. Deswegen will ich jetzt nicht gleich wieder losrennen und Pullovermengen von irgendwas kaufen. Zumal ich von meiner Rhinebeck-Jacke ja auch noch deutlich mehr übrig habe. Also ich hatte ein bisschen Puffer eingekauft und habe dann aber weniger gebraucht, als in der Anleitung stand. Und habe jetzt irgendwie noch, ich glaube, 300 Gramm von der Wolle übrig. Das reicht für mich zwar für nichts mehr, aber für jemanden, der kleiner ist als ich und irgendwas ohne Zöpfe strickt, kann man da bestimmt noch eine Jacke oder einen Pulli oder zumindest was Kurzärmliches draus machen. Für mich würde das eher knapp werden. Also, aber da muss ich jetzt auch gucken, weil ein Tuch jetzt aus der gleichen Wolle zu machen, finde ich auch nicht so schön, weil ich habe jetzt ja schon eine Strickjacke daraus. Also muss ich da auch nochmal gucken, ob ich das irgendwo vertauscht kriege. Aber ich habe schon mit Diana gesprochen, weil ich finde, es wäre eine Farbe, die Diana sehr gut stehen würde, aber die will halt gerade auch nicht noch mehr Wolle haben. Aber wir haben gesagt, vielleicht tauschen wir gegen irgendwas. Ja, das wäre doch eine Option. Genau, da haben wir schon beide überlegt, weil sie fand die Wolle auch schön und insofern müssen wir da nochmal tiefer einsteigen. Also ich muss sagen, ich war mit meinem Stash soweit recht zufrieden. Ich habe wirklich hauptsächlich projektbezogen gekauft. Eigentlich nur projektbezogen. Nur das eine Projekt habe ich dann... Ich bin mit der Farbe doch nicht ganz so zufrieden, wie ich das dachte. Deswegen wird das wohl nichts. Aber ansonsten... Guck mal, ich habe das letzte Mal in Rhinebeck wirklich relativ viel Wolle gekauft für die 2 Pullis. Und den 2. Pulli stricke ich jetzt schon an. Das ist für meine Verhältnisse echt schnell. Das stimmt. Mein Problem sind eher so die Fasern, weil ich die bisher nicht... Also ich habe eine richtige Excel-Datei, wo ich auch alle meine Ab- und Zugänge drin vermerke, so dass ich das immer ein bisschen im Auge habe und mich dann auch selbst so ein bisschen daran erinnern kann, du hast ja so viel und wann willst du das alles verstricken? Und wenn ich dann sehe, dass ich das, was ich in einem Jahr gekauft habe, dass ich das auch verstricke, dann habe ich einfach das Gefühl, ich bin dichter an diesem Ziel dran. Nur ja. Fasern, da das ja in Gramm ist und nicht in Metern, habe ich das bisher irgendwie nirgendwo vermerkt. Und das hat dann dazu geführt, dass doch die Zugänge etwas voluminöser waren. Ey, das kommt halt noch dazu. Das braucht ja dann auch immer viel mehr Platz, solche Fasern. Das stimmt, dass die Zugänge das ist ziemlich groß. Ja, etwas umfangreicher waren, als ich das so auf dem Schirm hatte. Da werde ich also dieses Jahr auch ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Ich werde ja aber auch nicht auf so vielen Wollfesten sein, also geplant ist im Moment gar nichts. Von daher wird es auch einfacher sein, nichts zu oder weniger zu kaufen an Fasern. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte überlegt, eventuell im März nach Leipzig zu fahren, wenn dann aber spontan, einfach weil ich das gerade überhaupt noch nicht absehen kann, wegen dieser Projekte bei mir im Büro. Daraus können sich Bereitschaftszeiten ableiten oder so. Das kann ich aber tatsächlich erst Mitte, Ende Februar einschätzen, wenn wir da weiter sind im Projekt, ob das wirklich, also ob alles gut geht oder ob es eher viel Bereitschaft erfordert. Das kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Deswegen mache ich keine Pläne für die nächsten Wochen, weil es einfach gerade für mich nicht einsehbar ist oder nicht absehbar ist, inwieweit ich da arbeiten muss oder zumindest telefonisch in der Nähe verfügbar und in der Nähe eines Rechners sein muss oder so. Wann genau ist das Wollefest in Leipzig? Das weiß ich nicht. Letztes Jahr war es gleichzeitig mit Edinburgh. Ich habe aber noch gar nicht geguckt, wann es ist. Naja, aber eher am Anfang oder eher am Ende im März? Ich kann es dir nicht sagen. Also okay. So, siehst du, ich habe mich zur Sicherheit erst gar nicht damit beschäftigt. Insofern, aber da waren letztes Jahr waren da ja auch einige aus der Podcasting auf Deutschgruppe und deswegen fände ich es halt einfach nett hinzufahren, um da Leute zu treffen. Ja. Da habe ich letztes Jahr tatsächlich auch nur Wolle für ein Projekt gekauft und das ich dann ja auch gleich angeschlagen habe. Insofern, das wäre ja tatsächlich auch zu sagen, ich muss da ja nicht Wolle kaufen, wenn ich da hinfahre. Ich kann da ja auch einfach Leute treffen. Ja. Und dann ist Ende August, das ist jetzt raus, das Nachfolge-Wollfest hier in Hamburg. Mit diesen veganen Menschen. Veganen Menschen? Ja, die kommen von Vegan. Die haben, die haben irgendwie, wollen ja ein neues Fest organisieren mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und ich weiß nicht was alles. Da gab es jetzt irgendwie den Termin, das ist das letzte Augustwochenende. Und irgendwie Anfang September, am 1. oder 2. September-Wochenende, glaube ich, ist dann ja das German Ravelry Meeting in Lüneburg. und das sind halt zwei Feste, die ich quasi vor der Tür habe. Also da werde ich, wenn es zeitlich passt, schon hingehen, aber eben auch nicht mit dem Ziel, Wolle zu kaufen, sondern eher mit dem Ziel, Leute zu treffen. Jetzt bin ich ja, weil im August bin ich ja schon Ende August hier, oder? Eben, und wir haben überlegt, wir werden wahrscheinlich so bis, also von Mitte bis Ende August nochmal wieder nach Helgoland fahren. Das hat uns einfach sehr gut gefallen. Also ich wäre dann wahrscheinlich eh hier, und dadurch, dass ich ja im August auch immer relativ spät Urlaub mache, vielleicht kann ich ja dann auch das Septemberwochenende noch irgendwie mit dazu kriegen. Ja, das wäre doch was. Dann könnten wir sogar zusammen zu einem Wollfest gehen. Vielleicht sogar zu zweien. Ja, sag ich ja, zusammen. Nee, also zu zwei Wollfesten. Ja, ja, das hätte doch was, oder? Also im Doppelpack sozusagen. Ja, das ist unglaublich. Das wäre ja nicht vorherzusehen, was das auslöst. Sehr schön. Aber wolltest du sonst noch was zu Julia und ihre Welt und so erzählen? Nö, du. Meine Welt ist im Moment relativ klein. Gut, ja, dann überlege ich gerade noch kurz, was ich noch alles sagen wollte. Genau, den faserverzückten Jahresrückblick hatte ich ja schon kurz erwähnt. Den habe ich auf meinem Blog gemacht. Da wollte ich jetzt aber auch nicht groß weiter was zu erzählen. Wen es interessiert, der Link ist in den Shownotes und ihr könnt es nachlesen. Also dann, ich hatte eigentlich auch vor, den zu machen, aber dadurch, dass ich irgendwie so rausgerutscht bin die letzten Wochen, habe ich auch gesagt, nee, kann ich jetzt noch mit Druck machen, aber nee, das nächstes Jahr vielleicht wieder. Ja, ist ja auch nicht wild. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir es nicht hier als Podcast-Folge machen, weil wenn wir beide von unserem Jahr erzählen, ich glaube, dann dauert das 2 Stunden oder so. Ich glaube, das wäre nicht sehr hörerfreundlich. Nee. Ja, dann habe ich im Dezember noch mein letztes Sabbatical-Projekt fertig gemacht, nämlich in meinem Nähkurs einen Rock genäht. Aus dem Stoff, den ich auf den Shetlands gekauft habe. Und ich bin relativ zufrieden damit. Also er ist tragbar. Ich habe es geschafft, einen nahtverdeckten Reißverschluss einzunähen. Er hat Taschen, weil das ist für mich immer das große Problem an Röcken, dass sie keine Tasche haben. Aber dieser hat Taschen. Die Taschen finde ich auch total cool. Ich habe da schon ein Foto von im Forum gesehen. Dankeschön. Ja, ich finde den auch super bequem. Ich muss noch mal gucken, der ist mir am Bündchen, weil ich im Verhältnis zu meinem Becken eine recht schmale Taille habe, ist er mir da noch ein bisschen weit. Also ich überlege da vielleicht noch irgendwie ein Gummiband reinzubasteln. Und die A-Linie ist mir ein bisschen zu viel A-Linie. Also ich überlege, ob ich den noch irgendwie begradige. Dazu müsste ich aber einmal gucken, das mal abstecken, vor mich vor den Spiegel stellen und dann mal gucken, ob ich das hübsch finde und ob das nähtechnisch in meinen Möglichkeiten liegt oder nicht. Bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, wie viel ich da und ob ich dann gewillt bin, eventuell diverse Nähte wieder aufzumachen oder auch nicht. Da muss ich einfach mal schauen, aber ansonsten bin ich da sehr zufrieden mit und bequem ist er auch. Und ich hatte den Weihnachten mit und an und hatte ihn auch schon auf hier bei uns auf einer Party an. Wir machen ja vor Weihnachten immer so eine Open-House-Party mit unseren Freunden. Und da waren auch alle ziemlich angetan und meinten, dass das ziemlich gut aussieht. Ja, was wollte ich sonst noch erzählen? Ich wollte einen Rezepttipp noch loswerden. Ich habe es zwar nicht selber gemacht, aber ich will das noch machen. Das haben wir von Freunden zu Weihnachten bekommen, nämlich Christmas Crunch. Ganz dekadent. Das Rezept packe ich in die Shownotes. Man nehme so Frühstückszeugs, so in dem Falle hatte meine Freundin Cheerios genommen, also so kleine Loops. Und dann kommen dazu so kleine Salzbrezel oder kaputte oder zerbröselte Salzstangen und so M&M's Zeug und salzige Erdnüsse und ich glaube so, das war so grob. Und dann macht man das Ganze in eine Schüssel, verrührt das gut und packt geschmolzene weiße Schokolade drüber, verteilt es auf einem Backblech. Ja, man kann bestimmt auch normale Schokolade nehmen, aber durch die weiße sieht es halt sehr weiß aus. Ist halt für die Optik, glaube ich, gut. Packt es auf ein Backblech, lässt es abkühlen und macht dann kleine Stückchen draus. Es ist super lecker. Klingt überhaupt nicht so. Ja, es klingt ziemlich abgefahren, aber diese Mischung aus süß und salzig ist echt reizvoll. Also auch mein Mann, der erst skeptisch war, hat dann hinterher gemeint, das ist doch ziemlich lecker. Also ich habe das, wie gesagt, noch nicht selber wieder ausprobiert, aber ich habe mir jetzt gestern das Rezept noch mal schicken lassen und ich stecke das mal in die Shownotes. Und der Blog, von dem das kommt, die Frau hat da auch eine Ostervariante draus gemacht, die vermutlich genauso ist. In der Weihnachtsvariante hat sie halt bei den M&Ms nur grüne und rote drin gehabt. Und in der Ostervariante hat sie, glaube ich, einfach die andersfarbigen, also die frühlingsfarbeneren M&Ms drin gelassen. Aber ja, die Idee ist im Prinzip die gleiche. Und es, also, ja, es klingt abenteuerlich, aber es ist total lecker. Ich kann es nur empfehlen. Mich verlockt es gerade nicht so, weil ich auch mit der süß-salzig-Kombination meistens gar nicht so angefixt bin. Naja, vielleicht mache ich mir irgendwas, wenn du in der Nähe bist, dann kannst du probieren. Wir werden sehen. Genau, und dann habe ich ansonsten noch, muss ich noch schwärmen, ich hatte mich ja, ich glaube, das habe ich erzählt letztes Mal, für den West Highland Way Club von Kate Davis angemeldet und da kam diese Woche die erste Anleitung. Das ist ein Hut, der war ja im Vorfeld auch schon veröffentlicht, also Bilder von diesem Hut wurden ja im Vorfeld schon veröffentlicht, so nach dem Motto, das wird die erste Anleitung sein. Und hier ist nach dem ersten Loch, also dem ersten kleinen See, an dem man vorbeiwandert, benannt, dem Craigellian Loch. Und ja, sie hat da ganz tolle Bilder von ihrem Mann mitgepackt. Und da ist auch so eine Stelle, wo so ein kleines Denkmal ist mit einer Sitzbank. Und wir haben auf dieser Bank gesessen und Pause gemacht. Und ja, ich habe die, und dann hat sie da Freitag auch nochmal im Newsletter was zu rumgeschickt mit einem ausführlichen historischen Text, auch was die Bedeutung von diesem Ort ist. Und das habe ich meinem Mann noch weitergeleitet und der war auch völlig begeistert und meinte, oh ja, gut, dass du das abonniert hast. Und ja, wir das haben nämlich dann festgestellt, dass wir da selber nicht so viele Fotos gemacht haben. Ich finde aber ihre Texte eigentlich immer gut. Also sie sind sehr gut recherchiert, sehr fundiert und ihr Schreibstil, ihr Erzählstil ist auch sehr angenehm. Also sie macht das dann auch wirklich mit Herzblut und richtig ganz oder gar nicht. Ja, und ich habe halt festgestellt, dadurch, dass ich den Ort kenne, dass ich da schon war und dass ich auch weiß, wie schön es da ist, wirken die Fotos natürlich für mich nochmal besonders. Und ich bin total angetan und freue mich sehr, dass ich das gemacht habe. Und bin jetzt schon ganz gespannt, was die nächsten Wochen kommt. Und lass mich da vielleicht auch noch von der einen oder anderen Anleitung dann doch dazu bewegen, was zu machen. Ich hatte jetzt, also die Mütze finde ich auch sehr schön, aber Mützen brauche ich gerade tatsächlich nicht. Insofern, aber da waren doch auch irgendwie Handschuhe oder Stulpen genau, dabei. Genau, da könnte man Handschuhe oder Stulpen noch draus machen. Das hatte ich auch schon überlegt und das vielleicht auch aus der Shetlandwolle, die ich noch habe. Ja. Aber ich bleibe jetzt hier erstmal bei meinem Kaul und diesen Shorts und dann gucke ich danach, was ich mache. Ja. Genau, ja, das sind so die Dinge, die in meinem Kosmos noch so passiert sind. Sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, es wird Zeit für Sonnenscheinspaziergänge. Ich muss vor die Tür. Hier wird es immer dunkler, also ich glaube, das mit den Fotos, das muss ich ein andermal machen. Schade. Na gut. Ja. Ich schicke dir ein bisschen Sonne durch die Leitung. Oh ja. Die Temperaturen musst du aber schicken. Ja. Ja, die Woche über soll es hier ganz angenehm werden, 10 bis 12 Grad, aber eben auch immer wieder bedeckt. Das ist so schade. Oh. Ja, aber das geht ja, solange es nicht in Strömen regnet. Ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, glaube ich, auch, ne? Das war's für heute. Ja, dann haben wir auch wieder alle lange genug unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Also meine Aufnahme sagt fast 1 Stunde 15. Ja, das schneiden wir also am Anfang ein bisschen was weg. Aber es ist trotzdem deutlich über eine Stunde, würde ich sagen. Ja, wird reichen. Genau, müssen wir noch irgendwie sagen, wo wir gefunden werden? Ja, ihr findet uns. Ich übernehme das einfach mal wieder. Ja, manche gerne. Sachen ändern sich eben auch im neuen Jahr nicht. Also, Katrin und ich, wir sind beide auf Ravelry. Katrin als Käthe, K-A-E-T-E und ich als Julia 401. Außerdem haben wir in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe einen Thread. Dann gibt es natürlich das Shownotes-Blog unter Wollgespräche mit ae.wordpress.com. Katrin hat auch noch einen Pinterest-Account, den du, glaube ich, vorhin auch mal erwähnt hattest, nicht? Genau. Genau weiß ich aber nicht, wie mein Login da ist. Irgendwas mit Käthe und haha, aber mit oder ohne Unterstrich kann ich gerade nicht genau sagen. Aber also wen das wirklich verlinkt. Interessiert, der sucht einfach, sag ich jetzt mal so. Genau, oder kontaktiert mich und ich such's dann raus. Ja. Und ich habe noch einen Instagram-Account unter frau.neumann. Und ich glaube, das war's dann auch, oder? Ah, nee, noch ein Projekt. Du hast noch ein anderes Blog. Ja. Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch husten. Genau, also da sind dann auch diverse Beiträge zum Thema Sabbatical und was ich da alles so gemacht habe. Und ich versuche jetzt auch fleißig noch alles nachzutragen und mit Fotos zu versehen, was ich in der Vergangenheit noch nicht geschafft habe, mit Fotos zu versehen. Und ja, hoffe, dass da in den nächsten Tagen und Wochen noch so eine Handvoll Artikel rauskommt mit ein paar mehr Infos noch, was ich alles gebastelt habe. Weil es war ganz schön viel, wenn man es sich so anguckt. Ich drück die Daumen, dass du die Zeit dafür findest. Danke, ich mir auch. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Au revoir. Au revoir. Und tschüss. Bis dann.